Jesus zieht zum Kreuzen mich, wo die Quelle fließet, die zum Heil der Sünder sich dort so frei ergießet. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Zu dem Kreuz ich bebend kam, hilflos Schuld beladen, an dem blutbefleckten Stamm ward ich frei von Schaden. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Nach dem Kreuze lass mich schauen, lass den Herrn mich sehen. Ich will nur dem Opfer trauen, das am Kreuz geschehen. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Von dem Kreuze rühme ich, für das Kreuz ich wage, und die Krone hart auf mich, wenn das Kreuz ich trage. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe.